Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Jemand was dagegen? Nein. Mach mal. Gut, wird protokolliert? Mach ich. Super, danke. Gut, dann kommen wir erstmal zur Begrüßung. Fürs Protokoll. Ja, herzlich willkommen zur AG Technik-Sitzung hier am Montagabend am 14.10.2013 um die Uhrzeit? 21.14. Okay, super, danke. Ist mein Pad gerade abgestürzt? So. Fangen wir an. Gibt es irgendwelche Ein- und Austritte? Gut, haben wir irgendwelche Aufgaben der letzten Sitzung? Gut, haben wir, denke ich mal, gestern hauptsächlich alles besprochen. Dann haben wir hier noch offene Tickets. Ja, das ist erledigt, glaube ich. Warte mal. Nee, das ist noch nicht erledigt. Ja, die Pad-Löschung, das kann wahrscheinlich nur Lennart oder kann das jemand anders? Im Grunde genommen möchte es jeder Admin dieses Pads können. Eine systemweite Löschung einer Kennung kann nur Lennart. Die anderen Admins können alle nur den Zugriff auf eine Gruppe löschen. Ja, Lennart hat das Ticket aber schon angefasst, aber nicht übernommen. Ich nehme an, die Löschfunktion ist noch nicht implementiert. Ja gut, es gibt ja auch eine Datenbank. Wie weit ist das mit dem Bunkerzugang? Habe ich gerade drauf geantwortet. Mir fehlt noch das Betriebssystem. Okay. Gut, dann haben wir noch ein Ticket bezüglich Server Kreative Fotoarchiv. Hat der Alex sich schon eingetragen für. Oh, Entschuldigung. Gut, dann hätten wir ja das Thema durch bezüglich offener Tickets. Guten Abend. Guten Abend. Gut, dann Nachbereitung Real-Life-Treffen zur Übernahme ins offizielle Protokoll. Danke schon mal fürs Eintragen. Punkt 1, wo sind die Beamer? Sind wir immer noch dabei. XPEC hat wohl auch sich schon umgehört. Das ist jetzt irgendwie noch zu klären. XPEC, wolltest du eine E-Mail schreiben an die Liste irgendwie und nachfragen? Ich habe eine E-Mail über die Liste geschrieben. Ich habe die auf die paar lokalen Listen, die ich abonniert habe, und die ÖA-Liste weiterverteilt. Und ich habe den Kai darum gebeten, dass der nochmal irgendwie da über die Fraktions-, also über die MDL- und Mitarbeiterliste auch nochmal anfragt, weil es hieß gestern, irgendwer sagte, eventuell ist eines von den Dingern im Landtag gelandet. Keine Ahnung, ob da was dran ist, aber damit das auch abgedeckt ist. Also ich sollte mal vor 3 Wochen oder so einen holen für den Landtag. Aber da waren die schon nicht mehr in der Berti. Also ich habe mit der Ines gesprochen. Die sagt, sie hat selbst irgendwie gar nichts abgegeben oder wieder reingeholt. Der Melano sagte, dass als er irgendwie den letzten Tag in der Berti war, zumindest er einen von den Acern dann noch hat rumfliegen sehen. Der Ranarion hat mir gesagt, er hat einen rausgegeben, den er aber auch wiederbekommen hat. Und korrekt. Mit alles, was es an Infos von Leuten, die in der Berti waren, bisher gab. Alle anderen sagten irgendwie, nö, ich weiß von nichts, ich habe nichts rausgegeben, ich habe nichts gesehen. Also mein Stand war eine Woche vor Ende, dass noch alle da waren. Zumindest alle, die, also ich habe einen rausgegeben, einen reinbekommen, es müssen also alle noch da sein, wenn nicht jemand zwischendurch einfach einen genommen hat, ohne der Büroleitung Bescheid zu sagen. Ich gehe mal kurz runter in den Rhein-Erft-Kreis, weil die hatten da letzter Zeit irgendeine Veranstaltung, vielleicht sei da einer gelandet. Ich bin gleich zurück. Kölner hatte ihre Aufstellungsversammlung. Ach, die Kölner hatten eine? Auch. Ich weiß es nicht, ob die Rhein-Erft-Kreise nicht auch eine hatten. Aber die Kölner hatten definitiv eine, die Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl. Sollte einer der Acer auftauchen, ich würde mir den gerne auf dem LPT mitnehmen, weil ich am Montag die Krypto-Party habe und es ist wesentlich besser, einen besseren Beamer zu haben als die 800x600 Krücke bei uns im Büro. Problem, wenn ich den Raum verlasse, ist die Aufzeichnung hinüber. Vielleicht kann jemand anders da unten mal kurz hingehen und fragen. Ich mach. Hatten wir bei der Wahlparty einen Beamer? Nicht von uns, vom Zack. Ja, ich war jetzt nicht sicher, ob bei dem Zeug von uns, was da alles stand, ob da ein Beamer dabei war. Aber schon merkwürdig, dass 3 Stück fehlen. Dass alle fehlen. Ja, 3 von 4. Okay, vielleicht können wir schon den nächsten Punkt dann mal ansprechen. Ja, Thema zulöschende VMs. Also, bei den Kreativen haben wir gerade gefragt, die brauchen den FTP weiter, also der muss weiter bestehen. Können wir hier in das Protokoll einmal reinkopieren, welche jetzt zu löschen sind oder abzuschalten und dann 6 Wochen zu warten, ob sie jemand meckert. Ein Erftkreis hat nichts. Den letzten, den die hatten, haben sie bei Alex dokumentiert zurückgegeben. Okay. Ja gut, machen wir weiter. Die VMs zum Abschalten sind jetzt drin. Was machen wir jetzt damit? Wer kümmert sich drum? Der Plan gestern war doch, dass Timmy die beim Backup am Sonntag irgendwie platt macht, die die weg sollen. Richtig, okay. Ja, ich habe jetzt gerade alle reinkopiert und jemand hat sie fleißig nochmal da reinkopiert. Nur um sicher zu gehen, wegmachen heißt, wir machen sie aus, behalten erstmal das Image noch für x Wochen und wenn sich dann keiner meldet, wird irgendwann noch das Image gelöscht, richtig? Den Wikimirror wollten wir noch eine Weile weiter betreiben. Der wird nicht gleich gelöscht. Die, die gelöscht werden, das sind die vier, die ich da kopiert habe. Die anderen brauchen noch etwas. Aber wir hatten uns doch mal darauf geeinigt, dass wir nichts direkt löschen, sondern erstmal ausmachen und warten. Macht Sinn, auf jeden Fall. Ich meine, solange wir auf dem Plattenplatz nicht angewiesen sind, wenn da doch jemand kräht oder so, dann ist das doof. Gut, im Falle einer Hypervisor-Migration würden diese Maschinen natürlich erstmal nicht übernommen werden, weil jede Migration von der Maschine ist Arbeitsaufwand. Ganz klar, aber wir brauchen sie ja nicht zu löschen, solange wir nicht den Plattenplatz brauchen. Und die tun ja keinem weh, wenn sie da einfach drauf rumliegen. Gut, dann würde ich eine Karenzzeit dementsprechend anstreben. Weil sonst werden sie da in 2 Jahren immer noch liegen. Nee, ich hoffe, dass wir in 2 Jahren einen Platz brauchen. Gut, also wir haben jetzt als VMs die ja, ÖPNV, Wikimirror, www.cache, Portal, Map und Switcher. Bei Switcher steht noch nicht fest und Wikimirror ist auch noch fraglich. Ja, also der Punkt war, Arndt wollte, glaube ich, was von Switch, von Map eventuell retten. Das war die einzige Sache, von der ich weiß. Was will er denn da retten? Wenn ich das wüsste, würde ich sagen. Kann sich doch eine Kopie davon ziehen. Ich denke mal, das einzige Relevante, was da noch drauf sein könnte, wären noch irgendwelche Daten von irgendwelchen Standorten, oder? Das Ding war ja nie wirklich produktiv. Dann wüsste ich nicht, was da noch drauf sein sollte. Vielleicht wollte er sich mal den Code oder sowas ziehen. Da waren irgendwie ein paar relativ clevere Skripte vorbereitet. XPEC, nochmal. Der Wikimirror ist technisch Schrott, der soll mal neu gemacht werden. Der hat Lennart doch erst von einem Dreivierteljahr neu gemacht. Alex, korrigier mich, habe ich das gestern falsch verstanden? Also das Prozedere, wie der Sachen einbindet, ist wahrscheinlich nicht optimal. Wahrscheinlich wäre es über die API sinnvoller, sich die Sachen zu ziehen, als im Volldump. Also die Aussage gestern war, dass der irgendwie alle 24 Stunden sich ein Backup zieht und dann 8 Stunden braucht, um das Backup zu entpacken, womit er quasi nur 2/3 der Zeit überhaupt produktiv ist. 8 Stunden ist ein bisschen übertrieben, aber es ist sehr lange, ja. Das, was am längsten dauert, ist das Rebuild All, was immer noch ausgeführt wird. Da hatte ich aber mit dem Lennart schon mal drüber gesprochen, da haben wir uns schon mal eine bessere Methode überlegt, wie man das machen könnte, um da keine Ausfallzeiten zu haben, was dann aber immer noch ein Rebuild All wäre. Wenn es mit einer API möglich wäre, eventuell noch effizienter, wäre das natürlich noch besser, davon weiß ich aber noch nichts. Richtig, aber es ist bei Design funktioniert es nicht, weil das Wiki ja dieses komische DPL oder wie das heißt und dieses Semantic Media Wiki Zeugs benutzt und die beiden laufen prinzipiell nicht. Ja, die sind halt auch nicht installiert im Mirror. Die sind nicht installiert, weil der Mirror irgendwie benutzt die neueste Media Wiki Software und die neuesten Plugins arbeiten nicht mit den Skripten zusammen. Das würde nicht funktionieren. Was im Moment auch das große Problem ist, weshalb die Bundes-IT nicht vernünftig updaten kann. Und viele stellen sich da halt quer, weil sie sagen, die Skripte, die wir da gemacht haben, sollen so noch weiterlaufen, also könnt ihr nicht updaten. Ja gut, egal, das ist ja jetzt für den Wikimirror jetzt erstmal unerheblich, der bleibt erstmal bestehen, wir setzen uns ja nochmal ran, ob wir es effektiver updaten können, aber das ist jetzt auch nicht Gegenstand von diesem Punkt hier. Ich würde da lieber jetzt nochmal sagen, okay, wir machen, wie Bubiman das schon vorgeschlagen hatte, die ganzen VMs auf inaktiv, und migrieren die halt auch nicht, sondern machen jetzt nur den quasi den Snapshot und das war's. Ja, sehe ich genauso erstmal. Gut, dann hätten wir als nächstes Thema, wir wechseln in Hypervisor, das haben wir gestern beschlossen, von Proxmox auf Citrix Xen. Nochmal für die Leute, die nicht da waren, das geht sich da erstmal um folgende Gründe, dass die neue Version von Proxmox eigentlich nicht die umhauenden Features mitbringt, die wir eigentlich erwartet haben. Besonders Augenmerk darauf ist Hochverfügbarkeit. Soll bei Proxmox funktionieren, haben sich schon einige die Zähne ausgebissen dran. Und dementsprechend auch das Snapshot- und Backup-Feature ist nicht so der Hit bei Proxmox. Nur wenig Leute kennen sich mit dem Proxmox Hypervisor generell aus und Citrix Xen ist seit kurzem kostenfrei und bietet halt dementsprechend diese Features. Hat da jemand Fragen zu oder möchte was sagen? Nö. Gut, dann machen wir weiter. Am 27.10. ist eine Downtime geplant, wegen VM-Backups. Da schieben wir die virtuellen Maschinen einmal auf den Backup-Server. Ankündigung für Wartungsarbeit muss dementsprechend dann auch über die üblichen Kanäle wie Mailinglisten, Twitter-Account und Blog-Eintrag angekündigt werden. Wir sollten dementsprechend den Forschern auch nochmal Bescheid sagen. Text habe ich vorbereitet, könntet ihr mal kurz drüber gucken. Ich habe im Prinzip einfach den vom letzten Mal genommen und ein paar Daten geändert. Jo, wird schon gerade dran rumgebastelt, den kann man ja nachher nehmen. Gut, es waren genug Kisten, steht hier noch. Alles steht für den LPT-Transport bereit. Das haben wir ja gestern noch schön alles eingepackt. Kisten sind für gut befunden worden. Gut, jo, steht, denke ich mal, auch so dann im Raum. Dann hätten wir noch Rückfragen zum AG Technik LDAP. Ja, Arndt und Lennart wissen da was drüber, aber Arndt sehe ich gerade nicht und Lennart ist auch nicht da. Ja gut, dann verschieben wir das, denke ich mal, auf die nächste Sitzung, wenn die wieder da sind. Gut, OwnCloud ist, denke ich mal, auch aktuell noch, so steht aktuell noch. Muss ich mich mal auch nach dem LPT reinarbeiten, dass wir das Projekt auch weiter vorbringen können. Gut, dann haben wir noch Streaming-Server. Haben wir gestern ja auch schon kurz drüber gesprochen. Und was habt ihr drüber gesprochen? Ansgar? Drüber gesprochen haben wir jetzt nicht. Also Streaming jetzt zum LPT oder allgemein? Über die VM-Stream haben wir gesprochen. Achso, ja. Ja, zum LPT machen wir das ja immer noch immer im Wolfgang, ne? Ja, das ist... Ich habe dir jetzt die Flatrate gebucht für diesen Monat und das war gestern halt das Rumprobieren, dass ich wieder weiß, was ich da einstellen muss. Hat ja hinterher auch funktioniert. Da sehe ich, dass, wenn das mit der Bandbreite passt, da kein Problem. Die VM-Stream bietet auch nur das Piraten-Streaming-Portal, wo der Player und die Veranstaltung angezeigt werden und nicht den Streaming-Server. Ja, das habe ich gestern mehrmals erklärt. Klang jetzt aus der vorausgehenden Aussage gerade etwas missverständlich, deswegen wollte ich es nur nochmal sagen. Ich dachte, der heißt Käsekuchen-TV. Ja, richtig. Im Gegensatz zu Stream Piratenpartei NRW.de. Ja, das muss dann auf die VM, also das leitet ja auf die VM weiter. Da, über Käsekuchen.tv wird die stream.piratenpartei-nrw.de aufgerufen. Ich bräuchte noch den SSH-Key auf der VM, den habe ich noch nicht drüben, da habe ich nicht mehr dran gedacht. Kannst du mir nochmal sagen, wo ich deinen SSH-Key finde? Ist der schon irgendwie auf irgendeiner Maschine drauf? Den von der Access-Maschine, meine ich. Auf Access habe ich Zugriff. Ja, du gehst auf Access und verbindest dich dann weiter auf den anderen und dafür brauchst du keinen Extra-Key. Doch. Mein Key muss doch als berechtigter Key auf der Stream-Maschine doch hinterlegt sein. Das ist korrekt, ja. Ich versuche den mal gleich von Access zu kopieren. Und wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist der ist die Stream-VM, glaube ich, auch nicht noch nicht in die Liste der bekannten der bekannten VM ist mit aufgenommen worden auf der CES-Maschine. Nein, das muss auch noch gemacht werden. Ich brauche das für die Mail-Maschine auch noch. Hast du irgendwo schon Zugang? Ich habe Access-Zugang schon. Eigentlich fummel ich da sehr ungern dran, weil das Arndt einmal eingerichtet hat. Na, okay. Weil ich immer noch nicht weiß, ob ich einfach den vom Access, weil als ich mal meinen vom Access kopiert habe, ging's nicht. Ja, weil du nicht den deinen weiter kopierst, sondern man wird als Root weiter verbunden. Muss ich nochmal mit Arndt Rücksprache halten. Ja gut, Streaming-Server, es hat keine Priorität. Wir wollten mal, der Ansgar und ich wollten da auf jeden Fall mal rumspielen mit einem eigenen Streaming-Server auf Basis von FMPEG oder so. Ja, FF-Server. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, ist aber halt der Server aus dem FFmpeg. Ja, als Backup-Lösung oder mal für ein LPT oder so. Für ein LPT könnte das sogar reichen. Der ist auch recht simpel zu konfigurieren, auch mit Transcoding und sowas. Man muss nur halt zusehen, wie man da den Zuspieler macht und so. Aber wie gesagt, wenn wir dann mal Zeit haben, nicht jetzt. Gut, gut, haben wir noch LPT? Haben wir noch irgendwas zu klären? Also ich lese mal vor, wer da sein wird. Ansgar, also Bubimann, Stone Pirate, X-Pack, der Gero, ich, Pac-Man, Darkwind und Rukaru. Ich werde da sein. Der Ranarion wird auch da sein. So wie es aussieht, für die noch kein Zimmer oder so haben, wir haben uns da wieder im Hotel Nike einquartiert, mehr oder weniger, wir. Ja, falls da jemand Interesse hat. Gut, ich habe noch einen Platz im Doppelzimmer frei. Du hast ein Doppelzimmer genommen? Ja klar, nehme ich eigentlich immer, ist günstiger. Ihr redet jetzt von LPT, richtig? Ja, korrekt. LPT, ja. Wann war der nochmal? Dieses Wochenende. Oh. Also wie gesagt, ich habe noch ein Bettchen frei im Doppelzimmer. Ich habe kein Bettchen frei. Achso, wenn wir damit fertig sind, können wir... Achso, nur machen wir gleich unter Sonstiges das mit Bremen nochmal eben. Ja, genau. Ist gut. Da haben wir soweit alles besprochen. Hat sonst noch irgendjemand was? Von gestern Ansgar, oder so? Brauchst du jetzt meinen Laptop, Ansgar? Ja, ich brauche noch Laptops. Gut. Ich hätte, glaube ich, vielleicht auch noch Verwendung für noch einen, das wäre dann so zusätzlich rumgespiele. Aber da weiß ich nicht, ob ich da... Achso, Aufbau, wir fahren da irgendwann morgens hin und dann bauen wir das auf und dann sind wir alle glücklich. Kann ich das so richtig zusammenfassen? Jetzt LPT. LPT. Ja. Die Langfassung ist, Timmy und ich sind ab morgens da und der Rest irgendwo so zwischen 13 und 14 Uhr. Nur zur Info, ich habe heute beim Landesvorstand einen Budget beantragt für Arbeitsspeicher, weil von diesen zwei Servern, die in Zukunft unsere LPT-Server darstellen, besitzt einer gerade mal 2 GB Arbeitsspeicher und der andere besitzt 2. Was wird denn dann aus den HP-Kisten, die wir noch haben? Die eine HP-Kiste hat uns doch letztens den ESX zerschrottet. Das ist die, glaube ich, die du hast. Na super. Die müssen wir noch durchchecken. Die sind als Backup da. Das, was ich immer noch als kritisch beurteile, ist, dass die Dinger halt kein RAID haben. Das ist ziemlich doof, wenn du alles da drauf kopierst und dir eine Platte wegraucht. Dann kann man natürlich sagen, ich habe noch die zweite HP-Kiste da stehen. Gut, wir haben die Serverchen jetzt da und die haben richtig Power, weil die alle beide Dual-Core Xeons drin haben. Und eine Maschine, wo die Dienste drauflaufen und eine Firewall. Das sind zwei unterschiedliche Boards. Die Firewall-Kiste hat einen Vorteil, dass die richtig viele PCI-Steckplätze hat. Somit können wir da schön viel Interfaces reinhauen. Gut, damit sind die halt dementsprechend ausgerüstet. Ich habe gestern Abend noch die SCSI und die SAS Cages aus dem Storage in die Rechner eingebaut, so dass wir halt so ein drittes 19 Zoll Gehäuse uns sparen können. Sehr schön. Ja, dann sonstiges. Ansgar, du hast das Wort. Ja, nur ganz kurz wegen der Ferienwohnung in Bremen, dass wir jetzt hier einmal endlich festhalten, wer da, wo habe ich denn das Pad jetzt hin? Na, Wer da mit ins Ferienhaus möchte, wie gesagt, 6 Schlafplätze hat das Ding. Ein Einer-, ein Zweier- und ein Dreierzimmer. Und ich nehme das Einerzimmer. Und der Kampf um die anderen Zimmer ist hiermit eröffnet. Was kostet denn? 247 Euro für alle von Freitag bis Sonntag. Genau, die Idee wäre noch, falls jemand Interesse hat, noch bis Montag zu bleiben, weil er keinen Bock hat, am Sonntag nach dem Abbauen dann noch nach Hause zu fahren, dann würde ich mich mit der Vermieterin dann nochmal in Verbindung setzen und fragen, was denn das mehr kosten würde, wenn 3 Leute noch bis Montag da bleiben würden von den 6. Das weiß ich nicht. Wenn da Interesse besteht, frage ich da gerne nach. Ich würde es, glaube ich, auch machen, aber ich glaube nicht alleine. Ich muss dich enttäuschen, also ich muss am Montag wieder arbeiten. Nee, das ist ja kein Problem. Ich glaube, der Stone Pirate ist nicht da, um seine Anmeldung bei dir aufrechtzuerhalten, oder? Wir können das ja hier eben eintragen. Das ist doch... Der Stone Pirate wollte... Der Timmy wollte das Dreier haben. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Nee, das Zweier und ein Bett aus dem Dreier. Du willst... Magst du die dritte Person nicht? Wen nehmen wir da überhaupt mit? Sind die AG-Technik ja, sind stubenrein. Ja, das weiß man nicht. Und nerdig. Also hätten wir noch eins im Dreier frei. Ja, wenn sonst keiner will, dann würde ich das nehmen. Das heißt, Moment, was haben wir jetzt? Hast du es aufgeschrieben? Einer. Ja, ist korrekt. Und dann der Alexander. Eventuell könnte ich vielleicht noch 1 oder 2 Schlafplätze bei mir im Wohnzimmer anbieten in Oberhausen. Das geht zum BPT. Sorry, ich bin gerade nur halb anwesend. Also zum LPT nochmal. Vielleicht kann ich 1, 2 Schlafplätze im Wohnzimmer anbieten. Falls ihr noch so weit zurückdenken könnt. Ja, wie gesagt, ich habe da das Hotel und das sind nur 5 Minuten von der Halle. Das nehme ich auch. Okay, sonstige Themen? Also ich habe sonst nichts mehr. Ja, dann machen wir die Sitzung dicht, oder? Ja, lass uns die dicht machen. Gut, dann beende ich die Sitzung hiermit. Und wir sehen uns am Wochenende. Um 21.47 Uhr und wir sehen uns am Wochenende. Die nächste Sitzung findet statt am 21.10. Da werde ich nicht da sein, muss ich jetzt schon ankündigen. Ich denke mal, die meisten von uns wahrscheinlich auch nicht, oder? Einen Tag nach dem LPT. Wollen wir die Sitzung einfach eine Woche verschieben? Ja, ich glaube, es gibt doch noch Sachen, die man vielleicht in der Nachbesprechung mal machen sollte. Da wäre ich zwar gerne dabei, aber ich habe ein Problem, dass ich nicht auf 2 Partys gleichzeitig tanzen kann. Und zwar einmal auf einer Krypto-Party, da kommt der WDR. Also Nachbesprechung finde ich in Ordnung, weil ich fürchte, bei mir könnte der Montag auch schwierig werden. Eventuell muss man auch über den 27. nochmal irgendwann reden. Aber wenn das Montag schlecht ist, müsste man dann vielleicht einen Ersatztermin mal ausgucken. Was ist am 27.? Ach ja, Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Was ist denn am 27.? Backup. Ach so. Ich hätte wegen Xen doch noch eine Frage. Hat die von vergessen. Wie, Alex? Gibt's da... Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.